Today we are looking at our sixth lesson of the essentials of Christian faith. Heute schauen wir uns unsere sechste Lektion an zu den Grundlagen des christlichen Glaubens. And now we have some the theme today is the church. Why or what, why and how? Und das Thema ist die Gemeinde, was, warum und wie. Now we have some serious challenges when we talk about church. Und wir stehen da vor ernsthaften Herausforderungen, wenn wir über Gemeinde reden. We have challenges from the outside because many people feel that there's no reason to even think about church. Und von außen kommen da so Herausforderungen auf uns zu, weil viele denken, dass wir die Gemeinde nicht wirklich brauchen. They look at Christian people and churches and they say those are just a bunch of religious crazy people. Und die schauen sich so die christlichen Leute, die Gemeinden an und sagen, ja, das sind Religionen und das sind einfach Gruppen von verrückten Leuten. Especially if they have any passion at all. Besonders wenn diese Gruppierungen dann irgendeine Art von Leidenschaft auch noch vorweisen. Or they look at people who go to church and they say, well, church is just for old people who want to live very traditional old ways. Oder die schauen sich so die Kirchen an und denken sich, ja, das ist für alte Leute da, die halt in ihren traditionellen Art und Weisen leben wollen. So it doesn't make any, there's no reason in my life to be involved in church, people on the outside might think. Also so Leute von außerhalb, die denken sich dann, ja, es gibt eigentlich keinen Grund für mich, in eine Gemeinde zu gehen. And then we also have a challenge inside the church. Und dann gibt es aber auch eine Herausforderung innerhalb der Gemeinde. Because today there's often a thought of church is not necessary to be a Christian. Weil es heutzutage diesen Gedanken gibt, dass die Gemeinde heutzutage nicht mehr notwendig ist, um Christ zu sein. All I need to do is believe in God. Alles was ich tun muss, ist an Gott zu glauben. And follow God the way I want to follow him, and I don't have to be connected with a church. Und Gott zu folgen auf die Art und Weise, wie ich ihm folgen möchte, und dafür muss ich nicht mit einer Gemeinde verbunden sein. So we want to answer those two challenges today. Und diesen beiden Herausforderungen wollen wir heute begegnen. And we want to look at what the Bible says about church. Und wir wollen uns anschauen, was die Bibel über die Gemeinde sagt. What is it really all about? Worum geht es da? And so part number one, what is the church? Also Teil Nummer eins, was ist die Gemeinde? You see there in your notes that the church is made up of the word in the Greek is a word ecclesia. Und interesting. Ihr seht auf eurem Zettel, dass das Wort Gemeinde, also das griechische Wort ecclesia ist. And that's actually the name of the denomination we're a part of, if you didn't know that. Also falls ihr das noch nicht wusstet, das ist ja auch die Denomination, zu der wir gehören, Ecclesia. So we're a very Bible church, everybody. Also, wir sind eine sehr biblische Gemeinde. Nobody else is, we are. No, I'm just kidding. Okay. So this word Ecclesia is really made up of two words. Und dieses Wort Ecclesia setzt sich aus zwei Worten zusammen. The first part is ek. Das erste Wort ek. And that means to be called out. Das bedeutet herausgerufen zu sein. And then ecclesia, which means to be gathered together. Und dann ecclesia bedeutet sich zusammen zu sammeln, sich zu versammeln. In fact, this same word is used even in non-Christian settings. Und dieses Wort wird auch in nicht-christlichen Situationen benutzt. Several times in the Bible, there's a description of people being called out to gather in a kind of an open market discussion. Und in der Bibel wird dieses Wort auch manchmal benutzt, wenn es darum geht, dass Leute herausgerufen werden, um sich zu versammeln in mehr so einer Marktdiskussion. And this same word ecclesia is used for that group of people who were called out to come together. Und dieses Wort Ecclesia wird dann für diese Leute benutzt, die herausgerufen wurden. But in the Christian context, we are called out by God as followers of him and we have come together. Und im christlichen Kontext bedeutet es, dass wir von Gott herausgerufen worden sind als Nachfolger Gottes und dazu gerufen worden sind, uns zu versammeln. Now, in the truest sense of the word, church is not a building. Und im wahrsten Sinne des Wortes ist Kirche oder Gemeinde ist kein Gebäude. It is a group of people who are gathered together. Es geht da um eine Gruppe von Menschen, die sich versammeln. Although you will find in the Bible several references to places. Und trotzdem findet man aber auch dann in der Bibel Hinweise auf bestimmte Orte. And that is because, not because of the building itself, but because of what's happening in the building with the people that are there. Und dann geht es aber auch nicht um das Gebäude selbst, sondern es geht darum, was an diesem Ort mit dieser Gruppe von Menschen dort passiert. If it was the same building and it wasn't the people of God gathering, it wouldn't be a church. Wenn es dasselbe Gebäude wäre, aber nicht diese Gruppe von Leuten, die von Gott gerufen worden wären, dann wäre es nicht Kirche. It'd just be a building. Dann wäre es einfach nur ein Gebäude. But sometimes today we mix that those two things up. We think the church is a place, a building. No, it's the people. Manchmal verwechseln wir das heutzutage und denken, dass so Kirche, dass das ein Gebäude ist. Aber nein, es sind die Menschen. So there's two aspects to the church in the Bible. In der Bibel finden sich zwei Aspekte zur Gemeinde. Number one is the universal church, the worldwide church. Einmal geht es um die weltweite Gemeinde. We see that we can read in John chapter 1 verse 12 and 13 how someone enters into the universal church. Und in Johannes 1, 12 und 13 kann man lesen, wie jemand in diese weltweite Gemeinde eintritt. And let's go ahead and read that. Und da steht, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. So everyone who is born of God, also alle, die aus Gott geboren sind, everyone who has Jesus as their Savior, alle, die Jesus als ihren Retter haben, are part of the worldwide church, sind Teil dieser weltweiten Gemeinde. But let me qualify that statement. Aber lasst mich so diese Aussage noch qualifizieren. I got up very early this morning and was reviewing my notes. Ich bin heute Morgen ganz früh aufgestanden, bin noch mal so meine Notizen durchgegangen. And as I was reading about this world, this universal church, I thought something's a little strange. Und als ich so über diese weltweite Gemeinde nachgedacht habe, da kam es mir dann irgendwie ein bisschen komisch vor. Because we just defined that church is a gathering together of those who are following Jesus. Weil wir gerade definiert haben, dass Gemeinde bedeutet, dass sich eine Gruppe von Menschen zusammenfindet. It's not just that you're a believer of Jesus. Also es geht nicht nur darum, dass du einfach nur an Jesus glaubst. But that you're a believer who is gathered together with others. Sondern dass du ein Glaubender bist, der mit anderen Gläubigen versammelt ist. Otherwise it's not church. Sonst wäre es keine Gemeinde. And so there are people who are believers in Jesus. Also es gibt Menschen, die an Jesus glauben. Who are not truly connected to the church. Die aber nicht wirklich mit der Gemeinde verbunden sind. So when I say the universal church, also wenn ich hier von der weltweiten Gemeinde rede, I want to put a little extra definition on there than I wrote on your paper. Da möchte ich jetzt noch so eine weitere Definition hinzufügen, mehr als das, was auf meinem Zettel steht. I said it's all those who are redeemed and born of God through the blood of Jesus. Also ich habe gesagt, das sind alle, die erlöst und von Gott wiedergeboren sind durch das Blut Jesu. And I want to add this. Und jetzt möchte ich hinzufügen. And who are gathered in local churches to follow him. Und die in lokalen Gemeinden versammelt sind, um Gott zu folgen. Do you see, that definition of church is very clear. Called and gathered. Also die Definition von Gemeinde ist ja sehr klar. Herausgerufen und versammelt. Not just called. Nicht nur herausgerufen. But gathered. Aber sondern auch versammelt. So we're not completely the church until we're gathered together. Also wir sind nicht komplett die Gemeinde, wenn wir nicht auch versammelt sind. Number two, there is the local church. Und zweitens gibt es die örtlichen Gemeinden. And let's read. I made a big mistake. I'm glad I looked at my notes at 5:30 this morning. Also ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich bin froh, dass ich um 5.30 Uhr heute Morgen nochmal drauf geschaut habe. I was reading through and I was looking at my PowerPoint. Da habe ich so durchgelesen und mit meinen PowerPoint-Folien verglichen. And I looked at the scripture I had there and I said, in German and I said, that doesn't look like the scripture I want. Habe ich die Bibelstelle auf Deutsch gesehen und das war irgendwie nicht die, die ich wollte. And it wasn't the right scripture. So what you have printed there is not the right scripture that I want. Also, die Bibelstelle, die ihr da jetzt stehen habt, das ist nicht die richtige. Okay. I printed 1 Corinthians chapter 14 verse 23. That's what's printed on that paper. But that's not the scripture I want. I want Acts 14:23. Also, was ich eigentlich will, ist Apostelgeschichte 14:23. And so this is what that scripture says. Und das ist jetzt folgende Bibelstelle. In jeder Gemeinde beriefen sie Älteste. Now, do you see this? Now, look, it's in every church, there's different churches. Und in jeder Gemeinde gibt es verschiedene Gemeinden. Several times, you see it over and over in the New Testament where there's a reference to many churches. Also man kann das immer wieder lesen, dass es so Hinweise gibt auf mehrere Gemeinden. From God's perspective, he looks at the world and he says, there's many churches. Also or there's one church. Also von Gottes Perspektive aus gibt es eine Kirche, eine Gemeinde. But in a practical sense, there's many places where the church gathers together. Aber praktisch gesehen gibt es viele verschiedene Orte, wo es Gemeinde gibt, wo Menschen versammelt sind. We see I have listed on your paper there many more scriptures and those are correct. Okay? Those also are correct. Diese anderen Bibelstellen, die da unten dann noch stehen, das sind auch die richtigen. Okay. Die stimmen. I'm sure glad I was able to read that little bit of Deutsch and say, oh, that's the wrong scripture. Also ich bin froh, dass ich das bisschen Deutsch lesen konnte und sehen konnte, dass das falsch war. Okay. You know, we can talk about being the church all day long, but talk is we need more than talk. Also wir könnten den ganzen Tag lang über Gemeinde reden, aber wir brauchen mehr als nur das Gespräch darüber. Just because someone says they're part of the church doesn't mean they are. Nicht nur weil jemand sagt, dass er Teil der Gemeinde ist, ist er das auch. There's more than just having it in your mind. Es ist mehr als das nur in deinem Kopf zu haben. It's actually doing what we're going to discover here the church is about. Sondern es geht eigentlich darum, das zu tun, was wir jetzt hier gleich herausfinden werden. Okay, there's four descriptions of the church in the New Testament. At least four. Im Neuen Testament gibt es mindestens vier Beschreibungen der Gemeinde. And let's look at these. First of all, it's the body of Christ. Erstens, the body of Christ, der Leib Christi. Okay, First Corinthians, Colossians chapter 1, verse 18. Kolosser 1, Vers 18. Er ist das Haupt des Leibes, das heißt der Gemeinde. He is the head and we are the body. Er ist das Haupt und wir sind der Leib. Let's read 1 Corinthians 12:12. Und in 1. Korinther 12:12. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen die vielen Teile den einen Körper aus. So ist es auch bei Christus und seinem Leib. And then also Ephesians 5:30. Und 32, yeah. Epheser 5, Vers 30 bis 32, die sein Leib ist und wir alle sind doch Teile an diesem Leib. Ihr kennt das Wort, deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. In diesem Wort liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe die Aussage auf Christus und die Gemeinde. Now there's a wonderful mystery that takes place. Also das ist ein wundervolles Geheimnis, was hier stattfindet. I can't explain to you how this happens. Und ich kann es nicht wirklich erklären, wie das funktioniert. But when we come to Jesus Christ by faith, aber wenn wir durch den Glauben zu Jesus Christus kommen, we commit our hearts and our lives to him, dann geben wir unsere Herzen, unser Leben ihm hin. Something miraculous happens. Und dann passiert etwas Wunderbares. We become part of him. Dann werden wir Teil von ihm. We become part of his body. Und dann werden wir ein Teil seines Leibes. He is the head and we are part of the body. Er ist das Haupt und wir sind Teil seines Leibes. And that is something that it's beyond our ability to really understand. Und das geht über unsere Fähigkeit hinaus, das irgendwie verstehen zu können. I am part of him. Ich bin Teil von ihm. This is amazing. Das ist wundervoll. I don't know how. Ich verstehe das nicht. But clearly the Bible says this is what's happening. Aber das sagt die Bibel ganz klar, so passiert es. We are his body. Wir sind sein Leib. Number two, we are the bride of Christ. Und zweitens, wir sind die Braut Christi. Matthäus 9:15. When Jesus was asked about something with his disciples, he began to, this is how he answered. Und da, das war eine Situation, da wurde Jesus nach etwas gefragt, was mit seinen Jüngern zu tun hatte, und Jesus antwortete: Können die Hochzeitsgäste mit Trauerminen herumsitzen, solange der Bräutigam unter ihnen ist? So he described his relationship with his disciples in the terms of a bride and groom. Und er hat die Beziehung mit seinen Jüngern auf diese Art und Weise beschrieben. Ist wie eine Beziehung zwischen einem Bräutigam und der Braut ist. Let's read Ephesians chapter 5, 31 and 32. Und in Epheser 5, 31 bis 32 steht. We read some of that just now, but let's read it again. Also wir haben gerade ein bisschen schon davon gelesen. Ihr kennt das Wort: Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. In diesem Wort liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe diese Aussage auf Christus und die Gemeinde. Now, this is an amazing thing. Also das ist eine wundervolle Sache. We're not in just an organization. Wir sind nicht nur eine Organisation. It's not just a club. Wir sind nicht nur ein Club hier. It is, we are in this marriage, love, relationship with God. Wir sind in dieser Ehe-Liebesbeziehung mit Gott. And our connection with him is this heart-love relationship. Und unsere Verbindung mit ihm ist diese Herzens-, diese Liebesbeziehung. He is our husband and we are his bride. Er ist unser Ehemann und wir sind seine Braut. That's his church. Und das ist seine Gemeinde. And this is a wonderful way to be able to relate to him. As the church. Und es ist eine wundervolle Art und Weise, uns mit ihm in Beziehung zu setzen als seine Gemeinde. In our society, when we're talking about having a husband or a wife, und wenn wir in unserer Gesellschaft über Ehefrau und Ehemann reden, we're talking about a choice. Dann geht es bei uns dann geht es um eine Wahl, eine Entscheidung, die wir getroffen haben. We're not talking about being forced to be joined to him. Und dann geht es nicht darum, dass wir dazu gezwungen worden sind, diese Verbindung einzugehen. But we freely choose. Sondern wir haben uns frei dazu entschlossen. I've mentioned a certain movie to you before that I love. Und ich habe schon mal einen bestimmten Film erwähnt, den ich liebe. Called The Family Man. Und der heißt Der Familienmann. And at least two times in the movie, maybe three times, this phrase is used. Und zwei oder dreimal wird dieser Satz dort gebraucht. I only thought it was once, but then I saw it again. I said, wow, there it is again. Zuerst habe ich gedacht, es käme nur einmal vor, aber dann habe ich es nochmal entdeckt. These two people who are in love. Diese zwei Menschen, die verliebt sind ineinander. They have to choose, are they going to get married or not? Die müssen entscheiden, heiraten sie oder nicht. And they use these words, I choose us. Und sie haben diese Worte verwendet. Ich entscheide mich für uns. I choose us. Not just I choose what I want. Sie haben nicht gesagt, ich entscheide mich für das, was ich will. For me. Für mich will. But I choose us. Sondern ich entscheide mich für uns. And we freely come and we choose us. Und wir kommen aus freiem Willen und entscheiden uns für uns. We say, God, I want you in my life and I want to be in you. Und wir sagen, Gott, ich möchte dich, ich möchte mein Leben dir geben. This is a picture of the church. Und das ist ein Bild für die Gemeinde. The third picture is the church as a family. Und der dritte Aspekt ist, dass die Gemeinde die Familie Gottes ist. Ephesians chapter 3, verse 14 and 15. In Epheser 3, 14 und 15. Deshalb knie ich vor Gott nieder und bete zu ihm. Er ist der Vater, der alle Wesen in der himmlischen und in der irdischen Welt beim Namen gerufen hat und am Leben erhält. Now when the Apostle Paul was talking, writing to the Ephesian church and also to the Galatian church, he used a certain term. Und als der Apostel Paulus an die Epheser und die Galater geschrieben hat, hat er einen bestimmten Ausdruck verwendet. He used the term Hausgenossen. Hat er diesen Ausdruck Hausgenossen verwendet. He used the term household. Also Hausgenossen. I learned that word this morning. Das Wort habe ich heute Morgen gelernt. Household, Hausgenossen. Am I saying it correctly? Hausgenossen, Haushalt, bisschen altmodisch. Oh, is it an old word? Oh, I shouldn't go up to someone on the street and say, do you want to come to my Hausgenossen? Sollte ich no, das nicht that sagen, doesn't work. Straße, oh, man, I thought I was learning Deutsch. Ich dachte, ich würde Deutsch lernen hier. That's cool. That's too bad. Okay. No, what's the modern term? Haushalt, aber Hausgenossen ist auch gut. Mitbewohner? Mitbewohner? Okay. Egal. We can go to that later. Anyway, what he's saying is, you're part of God's house. You're part of God's family. Also, was hier sagt, ist, dass du Teil seines Hauses, Teil seiner Familie bist. You're part of the family of faith. Also, du bist Teil der Familie des Glaubens. Jesus was told his mother and his brothers were there to see him one time. Und einmal wurde Jesus berichtet, dass seine Brüder und seine Mutter da seien, um ihn zu besuchen. And he said, who are my brothers and my mother? Und da hat er geantwortet, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? And he said, those who do the will of my Father, they are my brothers and they are my parents. Und dann hat er hat gesagt, die den Willen meines Vaters tun, das sind meine Brüder oder das sind meine Eltern. Those are my family. Das ist meine Familie. We are part of the family of God. Und wir sind Teil der Familie Gottes. A family does life together. Und eine Familie, sie leben zusammen. They're joined together, whether they like it or not. Und sie sind miteinander verbunden, ob sie es nun mögen oder nicht. Is that right? Stimmt das? Now I know you like everybody in this church. I know that. Also ich weiß, ihr liebt jeden hier in der Gemeinde. And I love everybody in this church. Und ich liebe jeden in dieser Gemeinde. But when people are family, aber wenn Menschen Familie sind, the truth is that sometimes some family members do not like other family members. Dann ist es einfach die Wahrheit, dass manchmal manche Familienmitglieder die anderen nicht so mögen. Sometimes we don't like our family members. Manchmal mögen wir unsere Familienmitglieder nicht. For whatever reason. Aus welchem Grund auch immer. You know, I know I'm an angel, but you know, I don't understand. Ich weiß, ich bin ein Engel, aber and it doesn't matter. Ah. We are family. Aber das macht nichts. Wir sind Familie. And so we must live life together whether we like it or not. Und wir müssen das Leben zusammen verbringen, ob wir das nun mögen oder nicht. And actually that's a wonderful thing. Und das ist aber auch eine wundervolle Sache. If we will let that family relationship hold strong, wenn wir zulassen, dass diese Familienverbindung wirklich stark bleibt, we'll discover here in a moment, we will become even better people. Dann werden auch wir zu besseren Menschen, wie wir auch gleich herausfinden werden. We need to understand the church is family. Und das müssen wir verstehen, die Gemeinde ist Familie. And the last number four, the church is the house temple and dwelling of God. Und viertens, die Gemeinde ist das Haus, der Tempel und die Wohnung Gottes. We're going to let's just read through the entire portion of scripture. It's back here. Ephesians 2, 19 through 22. Und in Epheser 2, 19 steht, ihr Menschen aus den anderen Völkern seid also nicht länger Fremde und Gäste. Ihr habt Bürgerrecht im Himmel zusammen mit den heiligen Engeln. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Hausgenossen, okay. Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden. Und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. Durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. There's a special thing that happens when people gather together to follow him. Und es passiert etwas ganz Besonderes, wenn Menschen sich versammeln, um ihm zu folgen. And this scripture says that God dwells there. Und in dieser Bibelstelle heißt es, dass Gott dort dann wohnt. There's something very special about the church. Und es ist die bei der Gemeinde da gibt es etwas ganz Besonderes. I really honor the fact that we individually have God living in us too. I honor that. Und ich respektiere das auch total, dass wir als Individuen, dass Gott in uns wohnt. But as a gathering together, there's something very special about the presence of God dwelling in our midst. Aber hier als Versammlung, da ist noch etwas Besonderes dabei, dass Gottes Gegenwart in dieser Versammlung wohnt. Let's go to part two. Lass uns zu Teil 2 übergehen. Why does the church exist? Warum gibt es die Gemeinde? Number one, the church is an expression of Jesus Christ in the earth today. Erstens, die Gemeinde ist der Ausdruck Jesu Christi auf der Erde heute. Ephesians chapter 3, verse 10. Und in Epheser 3, 10 steht, jetzt macht er ihn den Mächten und Gewalten in der himmlischen Welt durch seine Gemeinde bekannt. An ihr und durch sie sollen sie seine Weisheit in ihrem ganzen Reichtum erkennen. Now, not just in heavenly places, but also on this earth today. Also nicht nur in den himmlischen Welten, sondern auch hier auf der Erde heutzutage. God desires to share with the world the gospel message through the church. Gott wünscht sich, dass die Evangeliumsbotschaft mit der ganzen Welt zu teilen durch die Gemeinde. He wants us to live out the life and ministry of Jesus. Er möchte, dass wir das Leben und den Dienst Jesu ausleben. Now I understand that there's people who will have dreams and visions outside of the church, and God will reveal himself in very special ways. Und ich glaube auch, dass Menschen Träume und Visionen haben auch außerhalb der Gemeinde und Gott offenbart sich auf all diese speziellen Arten. Especially when there's no expression of church where these people are. Besonders gerade dann, wenn es an denjenigen Orten, wo diese Menschen sich befinden, keinen Ausdruck der Gemeinde gibt. But that's the exception, not the rule. Aber das ist eher die Ausnahme und nicht die Regel. The main, the primary way God desires to express himself to this world today is through the church. Der Hauptweg, wie Gott sich der Erde, den Menschen offenbaren möchte, ist durch die Gemeinde. And we pray that all churches will be an expression of God to this world today. Und wir beten, dass alle diese Gemeinden, dass sie ein Ausdruck Gottes für die Welt heute sind. When they look at the church, when people outside look at the church, they're going to say, wow, God is amazing. Dass wenn die Leute sich die Gemeinden anschauen, dass sie einfach denken müssen, oh, Gott ist wunderbar. Number two, as why the church exists, the church is where people experience purpose and meaning or significance through being joined together to the other parts of the body. Zweitens, warum existiert die Gemeinde? Die Gemeinde ist, wo Menschen Sinn und Bedeutung erfahren, dadurch, dass sie mit anderen Teilen des Leibes zusammengefügt sind. Now let's read 1 Corinthians chapter 12, 14 through 19. in the message, or from the message. Und in 1. Korinther 12, 14 bis 19 und jetzt aus der Message übersetzt. Ja. Yeah. Ich möchte, dass ihr euch überlegt, wie all dies euch bedeutender macht und nicht weniger. Ein Körper ist nicht nur ein einzelnes Teil, das zu einem großen Etwas aufgeblasen wurde. Es ist all die verschiedenen und doch unterschiedlichen Teile, die klug angeordnet wurden und die zusammenarbeiten. Es ist so, dass Gott jedes Teil des Körpers genau dahin gestellt hat, wohin er es haben wollte. Aber ich möchte auch, dass ihr darüber nachdenkt, wie all dies euch davor bewahrt, durch Selbstüberschätzung aufgeblasen zu werden. Denn egal wie wichtig ihr seid nur wichtig, weil der Körper bedeutend ist, von dem ihr ein Teil seid. We find our meaning, our significance by being joined to each other. Wir finden unseren Sinn, unsere Bedeutung dadurch, dass wir zusammenfinden. Let me show you a couple pictures here. Here's an ear. Lass mich euch ein paar Bilder zeigen. Big ear. Großes Ohr. Now, ears are important. Ohren sind wichtig. But ears on their own have no importance at all. Aber ein Ohr alleine hat keine Bedeutung. When you take an ear away from the body, it is without significance. Wenn ein Ohr außerhalb von dem Körper existiert, dann hat es keine Bedeutung. Now, if this ear tries to become bigger than it should be, it really becomes terrible also. Look at this. Wenn das Ohr versucht größer zu werden als es ist, dann ist das auch schrecklich. You know, we find our significance, our importance in the body, but we need to realize we need to be properly related to the body. Und wir finden unsere Bedeutung im Leib, im Körper, aber wir müssen auch verstehen, dass wir auf die richtige Art und Weise verbunden sein müssen. I've had a couple operations on my nose. Und ich hatte ein paar Operationen an meiner Nase. I'm supposed to have another one. Und ich soll noch eine haben. Not because the outside, the inside. Also nicht außen, sondern innen. But the first operation I had did affect the outside. Aber die erste Operation, die ich hatte, das hat man auch außen sehen können. Priscilla's always saying, you know, that's not Jim's nose. Und Priscilla hat immer, that's not his real nose. Sagt immer, das ist nicht Jim's Nase, nicht seine wirkliche. It used to be a little bit bigger, actually. It was really bigger. Not real big, früher but bigger. War sie größer, also nicht viel größer. It wasn't quite as big as this guy here. Nicht ganz so groß wie hier. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. But you know, we have important parts of the body where every one of us is important. Und wir haben wichtige Teile des Körpers, des Leibes, und jeder ist wichtig. But our importance only is as it relates properly to the body. Aber diese Wichtigkeit kommt auch nur dadurch, dass oder wie wir mit dem Körper verbunden sind. Now I've got to show you. Now that I've showed you bad picture, I got to show you good one. Jetzt, wo ich euch die schlechten Bilder gezeigt habe, beautiful little girl here. Wunderschönes Mädchen. Beautiful nose, beautiful ear. Wundervolle Nase, schöne Ohren. Proper size. Richtige Größe. Happens to be my granddaughter's. Zufälligerweise meine Enkelin. She took the picture herself with her hand like this. Sie hat das Bild so selbst von sich genommen. With her own camera. Mit ihrer eigenen Kamera. And then my youngest granddaughter in the background. Dann meine jüngste Enkelin im Hintergrund. Now, I had to show you something nice after showing you those bad pictures. Also ich musste euch jetzt auch noch was Schönes zeigen. When we are the proper size with each other. Wenn wir wenn wir die richtige Größe haben in Bezug aufeinander. We're being who we should be. Dann sind wir, wer wir sein sollten. No bigger, no smaller than we're made to be. Nicht größer und nicht kleiner, als wie wir gemacht worden sind. Then it's a beautiful thing. Und dann ist es eine wunderschöne Sache. But if one member tries to get bigger than they should be, then it's a really terrible thing. Aber wenn ein Mitglied versucht, größer zu werden, als er eigentlich sein sollte, dann ist das wirklich schrecklich. So we find our meaning and significance and our purpose as we relate properly to each other. Und so finden wir also unseren Sinn und unsere Bedeutung dadurch, dass wir auf die richtige Art und Weise miteinander verbunden sind. Number three, the church is where we can grow and mature or where growth and maturity can happen. Und die Gemeinde ist der Ort, an dem Wachstum und Reifung stattfinden können. Ephesians 4, 15 through 16. Epheser 4, 15 bis 16. So wachsen wir in allem zu Christus empor, der unser Haupt ist. Von ihm her wird der ganze Leib zu einer Einheit zusammengefügt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe. Und so wächst der ganze Leib und baut sich durch die Liebe auf. So it talked about growing here. Also hier ging es um Wachsen. And interesting enough, the scriptures before it describe the circumstances under which you grow. Und interessanterweise geht es in den vorhergehenden Bibelstellen darum, welche Bedingungen nötig sind, damit Wachstum stattfinden kann. And so we're going to read that now, 11 through 15. Und das lesen wir jetzt, 11 bis 14. Und auch die versprochenen Gaben hat er ausgeteilt. Er hat die einen zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, wieder andere zu Hirten und Lehrern der Gemeinde. Deren Aufgabe ist es, die Glaubenden zum Dienst bereit zu machen, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. So soll es dahin kommen, dass wir alle die einende Kraft des einen Glaubens und der einen Erkenntnis des Sohnes Gottes an uns zur Wirkung kommen lassen und darin eins werden, dass wir alle zusammen den vollkommenen Menschen bilden, der Christus ist, und hineinwachsen in die ganze Fülle, die Christus in sich umfasst. Wir sind dann nicht mehr wie unmündige Kinder, die kein festes Urteil haben und auf dem Meer der Meinungen umhergetrieben werden wie ein Schiff von den Winden. Wir fallen nicht auf das falsche Spiel herein, mit dem betrügerische Menschen andere zum Irrtum verführen. The church is so important. Gemeinde ist so wichtig. For those people who think, well, I don't have to be part of a church, they're missing this whole element of growing in Christ. Und für die Menschen, die glauben, ach, Gemeinde ist nicht so wichtig, die verpassen und denen fehlt dieser ganze Aspekt von diesem Wachstum in Christus. Number four, why the church? Number four, why Viertens, the church? Warum Gemeinde? The church is where each member can be cared for and also care for others. Kirche, Gemeinde ist, wo jedes Mitglied umsorgt wird und für andere sorgen kann. We are not alone. Wir sind nicht allein. You can read there 1 Corinthians 12, 25. Und ihr könnt dort lesen, 1. Korinther 12, 25. And number five. Und dann fünftens. The church is a special place to hear the voice of God. Gemeinde ist ein besonderer Ort für das Hören der Stimme Gottes. Revelations chapter 2, three places in Revelations 2, it says this. Und dreimal in der Offenbarung heißt es folgendes. He who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says to the churches. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist den Gemeinden sagt. God speaks to us individually. Und Gott redet individuell zu uns. But he also speaks to the church. Aber er spricht auch zur Gemeinde. And so there's a special place where we can hear God's voice in the church. Also gibt es diesen besonderen Ort, wo wir Gott hören können, wenn wir in der Gemeinde sind. Hopefully you were hearing the voice of God through our worship today. Und hoffentlich habt ihr die Stimme Gottes auch so durch unseren Lobpreis heute gehört. I know that as I was worshiping, I was hearing the Holy Spirit speak to my heart. Und ich weiß, als ich so im Lobpreis war, da habe ich die Stimme des Geistes Gottes gehört, wie er zu mir geredet hat. Hopefully you're hearing the voice of God through my message this morning. Und hoffentlich hörst du auch die Stimme Gottes durch meine Botschaft heute. If you're just on your own, you don't have that opportunity. Wenn du einfach nur auf dich allein gestellt bist, dann hast du diese Gelegenheit nicht. There's a connection to the church to where we can hear the voice of God. Es gibt diese Verbindung mit der Gemeinde, durch die wir die Stimme Gottes hören können. I'm not taken away from hearing from God individually. Und ich will jetzt nicht davon wegnehmen, dass wir auch natürlich individuell die Stimme Gottes hören können. Something special about joining together with others. Aber es gibt da einfach eine Besonderheit, wenn wir zusammenkommen als Gläubige. And part three. Und der dritte Teil. How does someone become part of the church? Wie wird man Teil der Gemeinde? Number one. Erstens. You must be born of God. Du musst von Gott geboren sein. You see the need for Jesus and then confess Jesus as your personal Lord and Savior. Du siehst, dass du ein Bedürfnis nach Jesus hast und dann bekennst du, dass Jesus dein Herr und Retter ist. Let's read again, we're going to read First John, or John chapter 1, verses 12 and 13. Und wir lesen nochmal Johannes 1, 12 und 13. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. And then something special with Peter happened, and he talked about the church in that situation. Und dann ist etwas Besonderes auch mit Petrus passiert und er hat über die Gemeinde geredet in dieser Situation. In Matthew chapter 16, verses 15 through 18. In Matthäus 16, 15 bis 18. Und ihr, wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Da sagte Simon Petrus, du bist Christus, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, du darfst dich freuen, Simon, Sohn von Johannes, denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst. Mein Vater im Himmel hat sie dir gegeben. Darum sage ich dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. It's not that Peter himself is the rock. Also hier steht nicht, dass Petrus selbst der Fels ist. It'd be a sad thing to have such a weak person to be the foundation of our faith. Wäre schon traurig, wenn so eine schwache Person die Grundlage, die Basis unseres Glaubens wäre. The foundation is the confession that Jesus Christ is Lord. Die Grundlage ist dieses Bekenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist. You are the Christ. You are the Son of the living God. Du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. That's the foundation of the church. Das ist die Grundlage der Gemeinde. When you confess Jesus as Lord and Son of God, wenn du bekennst, dass Jesus der Herr ist und der Sohn Gottes, you're stepping into a relationship with him dann trittst that is supernatural. Dann trittst du ein in diese übernatürliche Beziehung mit ihm. Jesus said, this hasn't been told you just by man. This is something that God revealed to you. Jesus sagte, dass ihm das nicht durch Menschen offenbart worden ist, sondern dass der himmlische Vater ihm das eingegeben hat. And then when he took that step, und dann als er diesen Schritt getan hat and confessed it himself, und es selbst bekannt hat, then Jesus says, this is what the church is built upon. Dann hat Jesus gesagt, und das ist es, worauf die Gemeinde gegründet ist. Every person must choose for themselves. Und jede Person muss für sich selbst entscheiden. It's not good enough to know it in your mind. Und es ist nicht ausreichend, das in deinem Kopf zu wissen. I like to think of it like a marriage. Und ich denke gerne darüber so auch nach, wie man über die Ehe nachdenkt. You love someone, du liebst jemanden. But taking that step of confessing them as your wife or your husband is a different step than just loving. Aber diesen Schritt zu tun, zu bekennen, dass jemand deine Ehefrau oder dein Ehemann ist, das ist nochmal eine andere Sache, als nur jemanden zu lieben. It's committing your life to them. Du gibst dein Leben dieser Person hin. And you're saying, here, I'm yours. Und du sagst dann, ich bin dein. And I take on your life in my life. Und ich nehme dein Leben in mein Leben auf. I don't hold anything back. Und ich halte nichts zurück. And that's what we do with Jesus. Und das tun wir auch mit Jesus. Here I am, Lord. Hier bin ich, Herr. I confess you as my Lord and Savior. Und ich bekenne dich als meinen Herrn und Retter. I give you my life. Ich gebe dir mein Leben. That's the first step of entering into the church. Und das ist so der erste Schritt, in die Gemeinde einzutreten. The second step is to be baptized into Christ. Und der zweite Schritt ist, sich in Christus hineintaufen zu lassen. 1. Korinther 12, 13 bis 14. Denn wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Ein Körper besteht nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen Teilen. There's a supernatural thing that happens when we are baptized into Christ. Es passiert etwas Übernatürliches, wenn wir in Christus getauft werden. We are baptized into his body. Wir werden getauft in seinen Leib hinein. Something happens and we become one with the body of Christ. Es passiert etwas, dass wir Teil seines Leibes werden. And the third thing, we need to be actually committed to a local church. Und der dritte Schritt ist, dass wir auch verbindlich sein müssen und eintreten in eine örtliche Gemeinde. You can say, hey, I'm part of the church all day long, but are you really part of the church? Und du kannst sagen, ja, ich bin den ganzen Tag immer Teil der Gemeinde, aber bist du wirklich Teil einer örtlichen Gemeinde? Is it more than words? Ist es mehr als nur Worte? Are you really part? Bist du wirklich ein Teil? Not just some heavenly vision. Nicht nur in einer himmlischen Vision, but people who are gathered together to follow him. Aber Menschen, die versammelt sind, um ihm zu folgen. How connected are you to them? Wie verbunden bist du mit ihnen? Let's read these scriptures. Lass uns diese Bibelstellen noch lesen. Hebrews 13, 17, out of the Message again. Hebräer 13, 17, wieder aus der Message übersetzt. Actually, I put it in the Message because it's much softer words. Und ich habe hier sogar die Message verwendet, weil es eigentlich noch ein bisschen zurückhaltender formuliert ist. If you look in some other translations, it's much more direct. Also wenn du die andere Übersetzung anschaust, da geht das schon härter zur Sache. Go ahead, read that. Reagiert auf eure Pastoren. Hört auf ihren Rat. Sie beobachten euer Leben und euer Arbeiten aufmerksam, während sie selbst von Gott beobachtet werden. Steuert zur Freude eurer Leiterschaft bei. Nicht zu deren anstrengender Seite. Warum solltet ihr ihnen das Leben schwerer machen? And let's look at a real living example of the church in Acts chapter 2. Und lasst uns auch noch mal so ein richtig lebendiges Beispiel aus Apostelgeschichte 2 anschauen. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Now the outside world is waiting to see people who are really living for Jesus. Und die Welt da draußen, die möchte das sehen, dass die Gemeinde wirklich lebendig für Jesus lebt. They need to see the light of God shining through us. Und sie müssen das Licht Gottes durch uns durchscheinen sehen. My challenge to you this morning is this. Und meine Herausforderung für euch heute Morgen ist folgende. I'm going to ask you a couple questions. Ich werde euch ein paar Fragen stellen. Number one, are you born of God? Erstens, bist du von Gott geboren? Have you confessed Jesus Christ as your personal Lord and Savior? Hast du Jesus Christus bekannt als dein persönlicher Herr und Retter? We love having you here. Wir lieben es, dich hier bei uns zu haben. We love that every one of you is coming to this room. Und wir lieben es, dass jeder einzelne von euch hier an diesen Ort kommt. All of you are welcome to be here. Und ihr alle seid willkommen hier. And we invite you to be part of the family. Und wir laden dich ein, Teil dieser Familie zu sein. And the only real way you can be part of the family. Und die einzige wirkliche Art und Weise, Teil der Familie zu sein, is to be supernaturally born into the family. Ist, dass du übernatürlich in diese Familie hineingeboren wirst. I'm not talking about trying to confess some doctrinal creed that we believe. Und es geht mir jetzt hier nicht darum, einen Glaubenssatz zu bekennen, den wir hier glauben. I'm talking about a supernatural work that God makes you alive in him. Sondern ich rede von einem übernatürlichen Werk, das Gott dich in ihm lebendig macht. And that happens when you say, Jesus, forgive me. Und das passiert, wenn du sagst, Jesus, vergib mir. Come into my life, I give myself to you. Komm in mein Leben, ich gebe mich dir hin. I recognize you as my Lord and my Savior. und ich erkenne dich an als meinen Herrn und Retter. And God promises that he will make you alive in him. Und Gott verspricht dann, dass er dich in ihm lebendig macht. And you become part of the family of God. Und dann wirst du Teil der Familie Gottes. Have you been baptized? Wurdest du getauft? I don't understand this thing about baptism. Ich verstehe das nicht, was Taufe wirklich ist. I don't really know why going down in water does something for you. Ich weiß nicht wirklich, warum so in Wasser einzutauchen, was das eigentlich bewirkt. But the Bible says it does. Aber die Bibel sagt, es bewirkt etwas. And there's something when we step out publicly and we say, I am committing my life publicly to God. Und es hat einfach etwas Besonderes, wenn du in der Öffentlichkeit hinaustrittst und dadurch einfach bekennst, dass du dein Leben Jesus gibst. And we're baptized into Christ. Und dann werden wir in Jesus hineingetauft. We become part of the church. Und dann werden wir Teil der Gemeinde. And then the third thing, are you committed to the church? Und dann drittens, bist du einer örtlichen Gemeinde hingegeben, verbindlich? To grow in the church. Dass du dann auch wächst in dieser Gemeinde. To serve in the church. Dass du dieser Gemeinde dienst. To give the talents that God has put into your life. Dass du die Talente, die Gott in dein Leben gegeben hat, dass du sie gibst. To be truly a functioning part of the body. Dass du dann wirklich auch ein funktionierender Teil des Leibes wirst. A lot of people are filled up with fear. Und viele Menschen sind erfüllt von Angst. They don't know what the future might hold. Sie wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. They're afraid that they might not be able to fulfill what God wants for them. Und sie haben Angst, dass sie vielleicht nicht erfüllen können, was Gott von ihnen später möchte. I remember hearing people saying, I didn't really want to give myself to Jesus because he might send me to Africa or something like that. Ich habe schon gehört, dass Menschen gesagt haben, na, ich wollte mein Leben nicht wirklich Jesus geben, weil vielleicht würde er mich ja dann nach Afrika schicken. Yeah. Don't worry. Hab keine Angst. God only has your best at heart. Gott möchte nur dein Bestes. If your best is in Africa, okay. Wenn dein Bestes in Afrika liegt, dann okay. Let me tell you, you'll be happy there somehow. Lass mich euch sagen, du irgendwie wirst du dann auch dort glücklich sein. He only has your best at heart. Er hat nur dein Bestes im Sinn. And you can trust him. Und du kannst ihm vertrauen. So let's pray. Also lass uns beten. Father, thank you for committing yourself to us. Vater, danke, dass du dich uns verbindlich gemacht hast. Jesus, thank you for giving your life for us. Jesus, danke, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Thank you for the love, joy and peace that is ours through the Holy Spirit. Danke für die Liebe und Freude und der Frieden, der durch deinen Geist uns gehört. Thank you for the opportunity to be joined to other believers and become to find our purpose and our meaning. Und danke für diese Gelegenheit, dass wir mit anderen Gläubigen verbunden werden können. We pray right now, Father, that you will bring us closer to you. Und wir beten, Vater, jetzt, dass du uns einfach näher zu dir hinbringst. Remove every fear from our hearts. Und dass du jede Angst aus unserem Herzen wegnimmst. And help us to be fully committed to you. Und dass du uns hilfst, wirklich dir komplett hingegeben zu sein. Fully committed to your body, the church. Und dass wir uns verbindlich auch deinem Leib der Gemeinde hingeben können. Give us a love for the church like we've never had before. Gib uns eine Liebe für die Gemeinde, die wir vorher noch nie so hatten. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.